Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Ali und ich freue mich, dass ihr heute hier seid zu unserem Vortrag über Johann Sanyoli und sein Buch Der Staat des Kapitals. Genau, bevor wir eine Einleitung machen, wollte ich mich erstmal bedanken an Coney Island, dass wir den Vortrag heute hier machen können. Und genau, das ist ja mein dritter Vortrag in der Reihe, die ich diesen Herbst, Winter über Sanyoli mache. Und freue mich eben heute auch in Coney Island zu sein und dass es die Möglichkeit gibt, dass wir das hier machen. Und sonst freue ich mich, dass Paul da ist und wir das gemeinsam heute hier vorstellen. Genau, damit stellt sich Paul erstmal vor. Genau, ich bin Paul, ich bin mit dem Mikrofon hier noch ein bisschen überfordert. Ich wohne seit 8 Jahren in Heidelberg und studiere im 17. Semester Soziologie. Und da kann ich leider kein Sanyoli machen. Genau, deswegen bin ich eigentlich, freue ich mich umso mehr, als Ali mich damals gefragt hat oder gesagt hat, dass er die Reihe machen wird mit den 4 Vorträgen und ob ich Lust hätte, mit ihm den Vortrag zum Staat des Kapitals zu machen. Genau. Ja, genau, mein Name ist Ali, ich habe Politik, Geschichte und Philosophie studiert, bin damit schon ein bisschen fertig und genau, mache schon seit meiner Schulzeit so politische Bildungsarbeit und habe mir dann vor 2 Jahren überlegt, dass ich da irgendwie was Eigenes machen will und eigene Vorträge und eine eigene Reihe und bin dann eben auf Sanyoli gestoßen, den ich schon vorher kannte und finde es ziemlich wichtig, weil er eigentlich eine bekannte Person in der Linken war bis in die 90er Jahre rein. Er hat eben an der FU Berlin gelehrt und ist aber eigentlich ziemlich vergessen. Genau. Es gibt mittlerweile seine Bücher. Hier drüben ist auch ein Infostand vom Infoladen. Das sind auch seine Bücher, die neu rausgegeben wurden dieses Jahr. Die waren auch vergriffen, was dazu beigetragen hat, dass er nicht so bekannt war. Und genau, jetzt gibt es zum Glück die Bücher wieder. Und ich hoffe, dass ich ihn auch ein bisschen bekannter mache durch die Vortragsreihe. Bevor ich kurz einleite, was heute sozusagen das Programm ist und wie der Vortrag aufgebaut ist, will ich kurz erzählen, was Paul so meine Idee war, was wir eigentlich vermitteln wollen mit diesem Vortrag. Also wir haben uns eben vorbereitet und dann irgendwann mal nochmal genauer überlegt, was sind so die wichtigsten Punkte, die wir vermitteln wollen mit diesem Vortrag. Und der große Rahmen, der darüber steht, ist natürlich Staatskritik. Darum geht es in dem Buch und darum ist auch dieses Werk und Sanyoli für mich persönlich wichtig in der politischen Theorie. Und genauer ist es erstens, also es sind 4 Punkte, definiert Sanyoli den Staat eben als politisch unterdrückendes Verhältnis, in dem wir leben. Und dass der Staat eben nichts Äußerliches ist, sondern ein Verhältnis zwischen den Menschen. Und das ist schon mal ein ziemlich wichtiger Punkt und wo wir, glaube ich, darauf eingehen werden, dass es ziemlich einmalig ist, dass er das so definiert. Der zweite Punkt ist, dass er sagt, dass die Politik hat eine gewisse Autonomie und damit auch die Notwendigkeit darstellt, warum man sich mit dem Staat und dem Politischen auseinandersetzen muss. Sagt aber, dass es eben ökonomisch begrenzt ist und bleibt eben sozusagen auf einer marxistischen Theoriebasis. Erklärt aber das Politische nicht nur irgendwie als Nebending oder so, sondern sagt schon, dass man sich damit auseinandersetzen muss, aber in einem bestimmten Rahmen. Der dritte Punkt ist, dass mit dem Staat die Emanzipation zu machen ist. Das werden wir auch noch weiter im Vortrag hoffentlich klar machen, warum das mit dem Staat einfach nicht geht. Und der vierte Punkt ist, warum das auch im Prinzip des Staates schon unmöglich ist, dass es mit dem Staat progressive Fortschritte gibt. Das sind so die 4 Punkte und wie gesagt eben das Überthema des Staatskritik. Der Auftrag ist folgendermaßen aufgebaut, dass Paul als erstes so gängige linke Theorien vorstellen wird, die bis heute eigentlich aktuell sind, wie meistens der Staat irgendwie in der Linken gesehen wird oder begriffen wird. Ich werde dann daran anschließen und sagen, was Sanyolis Programm ist, und zwar die Kritik der Politik. Und damit auch nochmal klarer machen, was seine Perspektive auf Staatskritik ist. Und dann werde ich eher konkret, also eher abstrakt nochmal sagen, wo er damit ansetzt, eben ausgehend von so einer marxistischen Theorie, sich damit dem Politischen und dem Staat auseinandersetzt. Und Paul wird dann ganz genau nochmal darauf eingehen, was dann bei Sanyoli der Staat ist und wie das funktioniert und genau, was konkret das bei ihm ausmacht. Und zum Schluss werden wir dann eben eine kurze Zusammenfassung beide nochmal machen. Genau. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, ich werde hier so eine Spendendose rumgeben. Wir machen das einfach, weil wir die Theorien von der Juli wichtig finden und weil wir Lust haben, diese Vorträge zu machen. Und heute geht es vor allem darum, dass Paul hat einen Fahrtkosten, der wohnt nämlich in Leipzig. Und wäre cool, wenn ihr alle ein paar Euro da reinwerfen könntet. Damit übergebe ich an Paul. Genau, also wie Alex schon gesagt hat, werde ich erstmal Theorien vorstellen, also genau genommen zwei Theorien, und das ist die Staatsmonopolkapitalismus-Theorie und die Staatsableitungs- oder die Staatsableitungsdebatte eigentlich, also eher so eine Debatte, in der diese Theorie gebildet wurde. Und das mache ich jetzt nicht einfach irgendwie so random, sondern das ist auch die, das sind die beiden Theorien, an denen Anjuli seine Kritik des Staats, also eben als des Staatskapitals, entwickelt. Genau, ich würde mit der Staatsmonopolkapitalismus-Theorie anfangen. Die ist auch als Shamokap-These bekannt. Hierbei handelt es sich ursprünglich um einen quasi leninistischen Ansatz, der inzwischen aber so ein bisschen zu so einer Art vulgärmarxistischer Staatstheorie geworden ist. Das heißt, es wird heutzutage keineswegs nur von Leninisten vertreten. Ausschlaggebend ist hier vor allem die Rede vom Primat der Politik. Und nach dieser Idee bestimmt nicht die Ökonomie den Staat, sondern der Staat steuert die Wirtschaft. Im Fokus steht der staatliche Eingriff in die Kapitalverwertung. Und im Grunde wird hier die funktionale Beteiligung des Staates an der Ökonomie, also in Form von Steuern, der staatlichen Ankurbelung von Produktion und Beschäftigung, die Sozialpolitik mit politischer Autonomie verwechselt. Würde diese Staatsvorstellung zutreffen, wäre der Staat vollkommen frei in seinen Entscheidungen. Und auf die Anforderungen des kapitalistischen Marktes bräuchte er keinerlei Rücksicht zu nehmen. Der Staat wäre dann eben ein neutrales Element, ein gesellschaftliches Steuerelement, das die Wirtschaft lenken kann. Das ist eigentlich auch so ähnlich, stellt man sich so ein bisschen in der bürgerlichen Ideologie den Staat auch vor, eben als in erster Linie neutral, und mit ihm kann man eben die unterschiedlichsten Wirtschaftsformen eigentlich betreiben. Genau, daher ist eben auch in der Stammokap-Theorie der Staat für die verschiedensten Perspektiven verfügbar. Und das Hauptproblem besteht aus diesem Blickwinkel betrachtet darin, dass der Staat derzeit in den Händen der Kapitalisten ist, also wie Lenin das auch darstellt. Der Staat und die Monopole regieren die Gesellschaft, und zwar direkt, und dadurch wird der Staat zu einer eigenständigen ökonomischen Potenz. Und das Ganze ist dann, wie man zunächst vermuten könnte, kein Grund zur Schwarzmalerei. Die Lage ist für die Leninistische Partei im Aufbau gar nicht so ungünstig, weil man quasi sich den Staat als wie so eine Art Schaltbüro vorstellt, und man kämpft dann quasi um den Zugang zu diesem Schaltbüro. Also der Staat ist dann Machtgebilde, und wer im Besitz der Kommandozentrale ist, kann ihn auch zur Etablierung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung nutzen. Man muss dann der Bevölkerung, so an Juli, nur noch gut zureden, damit sie den Sturm auf das Zentrum der Macht mitmacht. Und was die Stammokap, oder die Staatsmonopolkapitalismus-Theorie, eigentlich vollkommen außer Acht lässt, ist die Frage der Form. Und vielleicht auch noch da, also ich spreche jetzt hier hauptsächlich so über die leninistischen Vorstellungen, das sind aber, also die Staatsmonopolkapitalismus-These war auch ein bisschen die kritische Theorie, vor allem bei Friedrich Pollock, hin verbreitet. Genau. Also was die Staatsmonopolkapitalisten oder die Anhänger dieser Theorie nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, ist die Tatsache, dass der Kapitalismus ein System abstrakter Herrschaft ist, das im Gegensatz zur Feudalzeit nicht mehr direkt und personal beherrscht wird, sondern dass das Kapitalverhältnis eine Form der unpersönlichen, subjektlosen Herrschaft, also abstrakten Herrschaft darstellt. Das heißt, die Leninisten treffen keine Unterscheidung zwischen der Leibeigenschaft und der auf Freiwilligkeit beruhenden Lohnarbeit. Und das mit der Freiwilligkeit ist natürlich, also ihr wisst das alle, im Kapitalismus immer so ein bisschen prekär. Man steht freiwillig auf und geht freiwillig zur Arbeit und in die Uni und so. Aber dennoch kann man das natürlich nicht mit irgendwie einer Form direkter Herrschaft vergleichen. Lenin geht so weit, dass er von der, also das ist ein Zitat, von der Macht eines kleinen Häuflings von Milliardären über die gesamte Gesellschaft spricht. Und was die Shamokap-Theorie nicht erklären kann, das ist die Frage, warum die Klassenherrschaft im Kapitalismus genau die Form annimmt, die sie nun einmal annimmt. Also es wird im Kapitalismus eben nicht mehr direkt ausgebeutet, sondern die Ausbeutung ist auf der Ebene der Ökonomie, schließlich über den Tausch in Form von Wert und Geld vermittelt. Genau, das heißt, auf der Ebene der Politik gibt es zu erklären, warum der Staat die Form eines Rechtsstaats annimmt, warum er über das Gesetz und ohne Ansehung der Person herrscht und die Bürger zumindest formal als gleich anerkennt. Oder wie Manfred Dahlmann es einmal ausgedrückt hat, dass Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eben nicht nur bloße Vorteile sind, wie Lenin das auch behauptet hat, sondern auf einen realen Gehalt verweisen, also einen gesellschaftlichen Gehalt. Das heißt, Freiheit meint dann die Freiheit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen und Verträge zu schließen. Gleichheit meint die Gleichheit vor dem Gesetz. Und die Brüderlichkeit beschreibt die Konkurrenz, die die Menschen untereinander stehen, recht treffend. Also ich meine, wenn man Geschwister hat, dann weiß man, dass das ja da nicht mehr so solidarisch abgeht. Das heißt, der Staat herrscht im Namen des abstrakten Gesetzes und nicht mehr im Namen einer kleinen Clique. Und vor dieser Erkenntnis muss die traditionelle marxistische Staatstheorie kapitulieren. Also marxistisch in Anführungszeichen vielleicht hier bei der Staatstheorie. Und damit würde ich so ein bisschen, das war jetzt so die Stammokap-Theorie, jetzt wirklich natürlich sehr basal, so würde ich zur Staatsableitung übergehen, die sich eben auch genau auf die Frage nach der Form konzentriert und demnach eine Formtheorie ist. Das war der sowjetische Jurist und marxistische Rechtsphilosoph Eugen Paschukanis, der die Form des Staates das erste Mal thematisierte. Und Paschukanis wurde später auch also in diesen journalistischen Prozessen hingerichtet, vielleicht so am Rande. Paschukanis Frage lautete, wenn der Staat tatsächlich ein Instrument der direkten Unterdrückung ist, warum verzichtet er dann nicht einfach auf die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und errichtet einfach eine direkte Diktatur? Die von Paschukanis angestoßene Formtheorie knüpft direkt an die Kritik der politischen Ökonomie von Marx an. Denn nach Marx können die Waren nicht selbst zum Markt gehen und sich auch nicht selbst austauschen. Und dafür braucht es die Warenbesitzer, die vom Staat als solche anerkannt werden und deren Privateigentum der Staat garantiert. Also wer sollte das erstmal auch sonst machen? Auch die bürgerliche Ökonomie stellt die Frage nach der Form überhaupt nicht. Also warum sich die Klassenherrschaft in Form der unpersönlichen, öffentlichen, außerökonomischen und rechtsstaatlichen Herrschaft ausdrückt. Also das ist ebenso immer so ein bisschen die Gemeinsamkeit zwischen dem leninistischen, stadtmonopolkapitalistischen Ansatz und der bürgerlichen ideologischen Vorstellung. Genau, also Anjuli bezieht sich auf die deutsche Staatsableitungsdebatte in seinem Text und die war Teil der neuen Marx-Lektüre der 70er Jahre. Und die Staatsableitungsdebatte war eigentlich auch eine Reaktion auf den Marsch durch die Institutionen. Anjuli wirft den Staatsableitern allerdings Marx-Exegese vor. Also er sagt, die entwickelten Theorien werden stets nur an den Marx- und Klassikern gemessen und nicht an ihrer Übereinstimmung mit der Realität. Und genau, in der Staatsableitungsdebatte wurde versucht, so ziemlich alles aus den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Also für jedes Gesetz muss es dann auch irgendwie so eine Art ökonomische Grundlage geben. Und Anjuli konstatiert der deutschen Linken auch, dass sie da auch relativ kreativ ist, sich sowas dann irgendwie herzuleiten. Der Staat wird eben bei den Staatsableitern zum bloßen Überbau im vulgärmarxistischen Sinne. Er kann eigentlich gar nichts und wenn er dennoch versucht, Politik zu machen, dann ist er weitgehend hilflos. Seine politischen Versuche scheitern dann notwendig an den Erfordernissen der Ökonomie. Parlament, Regierung und Partei haben nun illusorischen Machteinfluss auf die Gesellschaft und höchstens Militär und Polizei können noch Einfluss nehmen. Nach Anjuli ist das nicht ganz falsch, also er kann beiden Theorien was abgewinnen. Nur wird das Kapital in der Staatsableitung regelrecht allmächtig. Das heißt, der Staat führt dann eben nur noch eine illusorische Existenz und ist lediglich die Ableitung seiner Funktion. Ich glaube, man kann das ganz gut mit dem Begriff des Deduktionswahns beschreiben, aber man versucht alles wirklich aus der Ökonomiekritik dann abzuleiten. Die gesellschaftlichen Veränderungen erklären sich hier fast ausschließlich aus der Kapitalbewegung. Und genau, wie ich schon gesagt habe, hinter jedem Gesetz muss auch ein Interesse der Ökonomie stehen. Und ursprünglich war die Staatsableitung eigentlich so eine Antwort auf den Reformismus und war der Versuch, die politische Ablehnung des Reformismus theoretisch zu fundieren, also so Stichwort Marsch durch die Institutionen. Und tatsächlich führte die Staatsableitungsdebatte aber zu einer uneingestandenen Absage an jegliche Konfliktstrategie. Denn auch der Linken bleibt aus nach Ansicht der Staatsableiter nicht viel mehr übrig, als zuzusehen, wie das Kapitalverhältnis sich entfaltet. Genau. Für Anjuli beschreiben eben beide Theorien ein Stück gesellschaftlicher Wirklichkeit und in der Auseinandersetzung mit diesen beiden Theorien entwickelt er eine eigene Kritik am bürgerlichen Staat, den er als eben den Staat des Kapitals begreift. Genau. Und damit würde ich dann an Anjuli übergeben. So, und genau, was Anjuli jetzt aber macht, ist, während die Stammbuch-Cup-Theorie und die Staatsabteilungstheorie auf der einen Seite dem Staat gar keine Möglichkeiten, gar keine Handlungsspielraum gibt, sondern auf der anderen Seite quasi so eine Allmacht zuspielt, will er aber jetzt nicht eine dritte Definition des Staates einführen, sondern was er dann macht, ist eine Kritik der Politik. Und diese Kritik der Politik ist dann eine Kritik am Staat. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und deswegen werde ich jetzt in dem Punkt ein bisschen darauf eingehen, was diese Kritik der Politik eigentlich genau meint. Man kann das so darstellen, Paul hatte schon die Kritik der politischen Ökonomie von Marx angesprochen. Man kann das so darstellen, dass quasi Marx erstmal die ökonomische Analyse geliefert hat und Kapital vor allem und dann sozusagen zur politischen Analyse und zur konkreten Auseinandersetzung mit dem Staat quasi nicht mehr gekommen ist. Und anschließend eben an diese Kritik der politischen Ökonomie von Marx haben schon verschiedene Theoretiker versucht, eine Weiterentwicklung zu machen in Form der Kritik der Politik. Das sind zum Beispiel Personen wie Karl Korsch, Georg Lukacs oder eben auch das Institut für Sozialforschung, das ursprünglich in den 20er Jahren angetreten ist, eben eine Kritik der Politik als Fortführung der Kritik der politischen Ökonomie zu formulieren und sich dann aber in den 30er Jahren aufgrund der historischen Situation gezwungen gesehen hat, sich an Themen zu widmen. Aber genau da setzt dann eben Anjuli wieder ein und sagt eben auch, es braucht eine Fortentwicklung. Und er schreibt dann eben auch, nicht hier im Buch, aber in dem Buch 1968 und die Folgen, meine theoretische Arbeit, die sich an Marx orientiert, ist die Fortsetzung der Kritik der politischen Ökonomie zu einer Kritik der Politik hin. Und deswegen will ich kurz erklären, was diese Kritik der Politik eben ist. Es geht ja vor allem um dieses Politische und das spezifisch Politische eben an unserer Gesellschaft und an den Verhältnissen, in denen wir leben, herauszuarbeiten. Das Ganze basiert natürlich auch, wie eben diese Staatsableitungsdebatte ein bisschen in dem Kontext, in dem Anjuli eben geschrieben hat, eben in den 70er Jahren. Und wir kennen das von damals, vor allem aus einer feministischen Debatte heraus, dass damals diese komische Theorie oder diese komische Idee aufkam, dass es eben diesen Haupt- und Nebenwiderspruch gäbe und würde man den Kapitalismus überwinden, dann würde sich das Politische eben auch umwandeln. Und deswegen muss man sich erstmal damit beschäftigen, wie man die Ökonomie verändern kann. Und natürlich, zum Glück, wurde dann gesagt, nee, so funktioniert es nicht, man muss auf beide Ansätze, man muss sowohl eine ökonomische Kritik und eine Praxis entwickeln, wie man dort eben Veränderungen macht, als auch in politischen Ansätzen. Nun stellt aber Anjuli die Frage, wenn wir annehmen, es gibt was spezifisch Politisches, was eben einen eigenen Handlungsspielraum hat, dann stellt sich ja eigentlich die Frage nach einer Autonomie der Politik, also wie weit kann Politik tatsächlich Veränderungen oder wie weit steuert die Gesellschaft, wie weit beeinflusst sie die Gesellschaft. Und er stellt zwei Punkte heraus und sagt, auf der einen Seite hat die Politik einen gewissen Handlungsspielraum, sie wird aber durch die Kapitallogik begrenzt. Das werde ich gleich nochmal genau erklären. Und der zweite Punkt ist, dass das Kapital eben vor allem mit der ökonomischen Seite beschäftigt ist und die ganze sozialpolitische Seite ist dann das, was der Staat besorgt. Und auf die zwei Punkte möchte ich nochmal eingehen. Also eben, er sagt, es gibt einen autonomen Handlungsspielraum für die Politik und es macht einen Unterschied, wie das politische System sozusagen ausgeformt ist, aber das Politische kann sich niemals einer Kapitallogik entziehen. Er schreibt an einer Stelle in der Stadt des Kapitals auch, ist natürlich möglich und es passiert auch historisch, dass eben Politiker oder Politikerinnen versuchen, den Staat oder die Institutionen anders zu benutzen oder da sozusagen emanzipatorische Fortschritte voranzubringen. Die Frage ist nur immer, wie lange lässt man sie das machen und wie lange sozusagen gibt es die Möglichkeit, das zu machen, weil irgendwann ist eben der Punkt, wo es klar ist, dass es keinen alternativen Gebrauch des Staates gibt und eben mit dem Staat auch keine Emanzipation möglich ist. Und Anjuli schreibt dann eben auch, die Tätigkeiten des Staates werden in Grenzenakkumulation zurückgeführt. Ich will das nochmal anders ausdrücken. Wenn wir uns in der Geschichte angucken, welche Form der Staat eben angenommen hat, dann hat der Staat eben eine bürgerliche, eine liberale Form, demokratische, historisch eben auch eine faschistische Form angenommen oder eine sogenannte realsozialistische. Und sozusagen, es gab immer verschiedene Arten der Politik, aber die Grundlage dessen war immer sozusagen der Kapitalismus und die Verwertungslogik. Aber es heißt nicht, dass man sich eben diesem Politischen nicht widmen soll, sondern gerade deswegen, weil das Politische eben unterschiedliche Formen im Kapitalismus annehmen kann, muss man sich genau auseinandersetzen und gucken, welche Formen es gibt. Also das ist der eine Punkt. Es gibt eine Autonomie, aber sie wird eben von der Kapitallogik begrenzt. Und der zweite Punkt ist eben, dass der Staat, der Kapitalismus natürlich Widersprüche hervorbringt, die das Kapital alleine nicht bewältigen kann, weil es sich eben nur um die Akkumulation kümmert. Und dazu braucht es eben den Staat, der die ganze realpolitische Seite dann besorgt. Das heißt, die konkrete Produktion des Systems, der Produzenten und Produzentinnen, der Individuen, das sind alles Aufgaben des Staates, gleichzeitig aber auch Störungen. Das heißt, wenn Menschen versuchen, eben politisch Prozesse voranzubringen, Agnoli schreibt von den sogenannten negativen Elemente, dann springt eben der Staat ein und übernimmt die Repression oder die Integration. Also wenn wir einmal davon ausgehen, dass es eben ein totalitäres Verhältnis im Kapitalismus gibt und sich nichts dem entziehen kann, aber innerhalb dessen trotzdem ein gewisser Handlungsspielraum da ist, und zweitens der Staat der konkrete Ausdruck des Politischen ist, dann ist auch klar, warum man eben beim Staat ansetzen muss, weil es eben einen Unterschied macht. Und deswegen schreibt auch Agnoli, dass man den Staat eben abschaffen muss und sich genau darum theoretisch Gedanken machen muss. Ein Zitat von ihm: Die Revolution muss die Voraussetzung schaffen, selbst die Voraussetzung sein, dass der objektive Zwangscharakter der gesellschaftlichen Prozesse verschwindet, der sich in der Gewaltförmigkeit und in Zwangsanstalten der Form Staat konkretisiert. Ich sage muss, sonst wäre alles für die Katz, die hohen Revolutionsopfer sinnlos, denn sie dienten lediglich der Ablösung der Herrschaft durch eine andere. Genau, damit wollte ich klar machen, was eben diese Kritik der Politik ist und warum die Kritik der Politik immer eine Kritik am Staat ist. Dann könnte man sich natürlich fragen, okay, wenn wir das klar haben oder wenn der Juli das klar hat und wir nehmen an, das stimmt so, dass der Staat und die Politik ein Problem ist und man muss nicht nur an der Ökonomie, sondern auch dort ansetzen, warum geht man dann nicht einfach auf die Straße und beendet das Ganze und schafft sozusagen den Staat ab? Und da sagt er eben, dass das Ganze natürlich etwas komplexer ist, denn der Staat bringt als erstes mal ein Verhältnis zwischen den Menschen hervor. Das hatte ich am Anfang ja schon angesprochen. Für mich ist der Staat eben nicht nur Institutionen und Repressionen, Polizei, Regierung und so weiter, sondern es drückt sich vor allem zwischen den Menschen aus und im Verhältnis, das die Menschen sich gegenseitig geben. Und das Problem dabei ist auch, dass es nicht einfach überwindbar ist, sondern die Menschen eben nicht erkennen, dass dieses Verhältnis eben historisch entstanden ist und sich historisch entwickelt hat, sondern es scheint ihm als etwas Naturhaftes. Wieder in der ökonomischen Theorie gibt es dafür einen Begriff, eben der zweiten Natur. Im Politischen gibt es dafür keinen direkten Begriff, aber es ist eben auch genau diese Logik, dass die Menschen sich eben nicht gegenseitig als Subjekte anerkennen, sondern als Objekte, das heißt eben als Bürger und Bürgerinnen im Staat, als Arbeiter und Arbeiterinnen in der Fabrik, aber eben nicht als tatsächlich menschlichen Charakter, sondern eben immer als einen dinghaften Charakter. Und deswegen eben setzt Agnoli an mit seiner Kritik, dass er sagt, der Kapitalismus sowie der Staat müssen eben überwunden werden. Und das funktioniert vor allem dadurch, dass man eben ein neues Verhältnis der Menschen zueinander und zu den Dingen entwickelt. Das heißt, eine Aufhebung der Trennung der gesellschaftlichen Bereiche, dass es nicht mehr um eine rationale Organisation, dass es nicht um eine Verwaltung des Lebens geht, sondern eben um einen unmittelbaren Austausch der Bedürfnisse, die sogenannte Assoziation der Freien und Gleichen. Ich will das kurz zusammenfassen und dann eben konkreter werden. Zusammenfassen bedeutet also Kritik der Politik, die Kritik an der geglaubten Naturhaftigkeit von Herrschaft. Also dass Herrschaft als etwas von den Menschen Gemachtes erkannt wird, das sich im Verhältnis der Menschen zueinander ausdrückt. Die Grundlage für diese Kritik bildet die Kritik der politischen Ökonomie, in der Kapital und Staat einem Wechselverhältnis stehen. Deswegen eben auch der Begriff politische Ökonomie und nicht nur Kritik der Ökonomie. Dieses Wechselverhältnis ist gekennzeichnet von einer totalitären Verwertungslogik, in der der Staat das reibungslose Funktionieren der Akkumulation garantiert, durch die herrschaftlich verfasste Organisierung der Gesellschaft, also die Unterdrückung der Menschen. Und damit Ausbeutung und Unterdrückung als zwei Seiten der Medaille einer bürgerlichen Gesellschaft. Wenn wir damit also dann klar haben, dass es eben was spezifisch Politisches in unserer Gesellschaft gibt, das eben im Wechselverhältnis zur Ökonomie steht, dann ist auch klar, warum Agnoli eben vom Staat des Kapitals spricht, weil das eben für ihn nicht trennbar ist. Politik und Ökonomie gehören immer zusammen und deswegen immer auch Staat und Kapital. Und was er dann eben macht, ist aber eben auf Grundlage von den klassischen ökonomischen Kategorien, den marxistisch-ökonomischen Kategorien auszugehen, ich werde gleich darauf eingehen, ist vor allem Reproduktion und Tausch, aber darin das politisch Relevante herauszuheben. Das heißt, er will eben aufzeigen, dass Marx es eben an sich schon so angelegt hat, dass es nicht eben nur eine Ökonomie ist und nur was Ökonomisches und eine wirtschaftliche Analyse ist, sondern darin steckt immer schon ein gewisser politischer Ausdruck. Und dieses Politische ist dann wieder eben die Aufgabe des Staates und deswegen wieder die Staatskritik. Zu Beginn aber noch ein Zitat. Auch hier, das Kapital bewältigt seine eigene Wirklichkeit nicht. Aus ihm entsteht gesellschaftliche Anarchie, durch seinen Druck breitet sich Reproduktionschaos aus, entfalten sich Klassenkämpfe. Aus der ihr eigenen Kraft kann es aber weder gesellschaftliche Prozesse in der Hand halten, noch gesellschaftliche Existenzorganisatoren sichern, noch Klassenkämpfe neutralisieren. Das leistet nur das organisatorische Gesamtsystem der Staat. In seinen wirklichen Strukturen, die, um es noch einmal zu sagen, breiter und konkreter angelegt sind, als das, was man üblicherweise Staatsorgane nennt. Genau, und das spezifisch Politische, was Agnoli eben herausarbeitet, in der Staat des Kapitals, sind eben einmal im Begriff der Reproduktion, dass da der Staat dann eben die ganze sozialpolitische Seite übernimmt, was ich gleich noch ausformulieren werde, und eben im Begriff des Tauschwertes, wo der Staat eben dafür verantwortlich ist, die Menschen zu unterdrücken. Zuerst im Begriff der Reproduktion. Meistens, wenn in der Linken von Reproduktion geredet wird, dann wird darunter sowas verstanden wie die Erholung in der Freizeit oder dann eben als Reproduktionsarbeit, die Hausarbeit vor allem. Marx hat aber gerade im zweiten Band des Kapitals was ganz anderes im Sinn und bei ihm geht es eben um die Reproduktion des Kapitals. Und die Reproduktion des Kapitals ist sozusagen die Grundbedingung der Akkumulation, vereinfacht dargestellt, dass eben aus Kapital mehr Kapital entsteht. Das heißt, mit dem Gewinn der Produktion wird eben wieder in neue Produktion investiert. Und genau da setzt ja auch die marxistische Analyse des Kapitalismus ein, dass wir eben in einer warenproduzierenden Gesellschaft leben. Das heißt, es geht in unserer Gesellschaft nicht darum, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden. Paul wird es auch später noch genauer darauf eingehen. Es geht bei der Produktion nicht darum, dass wir Lebensmittel herstellen, damit die Menschen was zu essen haben. Es geht nicht darum, dass Wohnungen hergestellt werden, dass die Menschen darin wohnen können, sondern es geht darum, dass Waren produziert werden, um Gewinne zu erwirtschaften und mehr Waren zu produzieren. Das ist die Grundlogik des Kapitalismus und eben auch die Grundlage der marxistischen Theorie und die Grundlage, wo Marx eigentlich angesetzt hat. Was Agnoli dann im Staat des Kapitals macht, ist genau daran anzusetzen und sich die Stellung des Arbeiters und der Arbeiterin anzugucken. Wahrscheinlich kennen das einige von euch, dass ja die Kritik dabei ist, dass es in der Produktion nicht um die einzelnen Individuen geht, sondern dass es eben nur um die Arbeitskraft geht. Und im Kapital geht es eben nur um die Lebenshaltungskosten der Arbeit und Arbeiterinnen und nicht tatsächlich um ihre soziale Situation. Und im Endeffekt ist es nur eine ökonomische Rechnung. Also was für Produktionskosten braucht es, damit genug Arbeitskraft vorhanden ist. Aber es geht absolut nicht darum, was die Reproduktion des Individuums tatsächlich angeht. Das heißt, es ist nur wichtig, dass genug Arbeiter und Arbeiterinnen gesund und pünktlich am Arbeitsplatz stehen. Wie das passiert, ist dem Kapital erstmal egal. Beziehungsweise kann es gar nicht steuern oder lenken. Und da setzt eben dann der Staat ein und das Politische. Und dort geht es eben, wie Agnoli sagt, um die reale Reproduktion der Klasse. Und die besorgt eben wieder der Staat. Und genau da hat dann aber der Staat auch spezifische Spielräume. Das heißt, das kann eben unterschiedlich aussehen und das hat sich ja auch in der Geschichte gewandelt, wie dann sozusagen der Staat tatsächlich diese sozialpolitische Seite ausformt. Aber klar ist eben nicht im Sinne der Bevölkerung oder der Arbeit und Arbeiterinnen, sondern eben immer im Sinne einer Kapitalreproduktion. Das heißt, bei der Reproduktion geht es eben um die Sicherung der Produktion als Grundbedingung der Akkumulation und das ist aber für das Kapital eine reine Kostenrechnung. Das heißt, es interessiert sich nicht für die Individuen und alles, was die sozialpolitische Seite angeht, da ist eben der Staat verantwortlich. Genau, das ist der eine Punkt, wo eben Agnoli das spezifisch Politische ausarbeitet und wo Paul eben auch gleich noch darauf einsetzen wird und konkreter sich anguckt, wie eben der Staat diese sozialpolitische Seite verwaltet und diese Aufgabe übernimmt. Der zweite Punkt, wo Anjoli ansetzt, ist der Tausch. Auch hier eine relativ klassische marxistische Analyse. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben eben Lohnarbeit und verkaufen ihre Arbeitskraft und bekommen im Tausch dafür eben Lohn. Das ist formell quasi ein Tausch, materiell ist das aber Ausbeutung. Denn tatsächlich sind die Arbeiter und Arbeiterinnen diejenigen, die den Wert herstellen, aber sie sind eben nur ein Faktor im Produktionsprozess. Man kann es auch hier vereinfacht darstellen, dass eben bevor es die Waren gibt, bevor es die Produkte gibt, erstmal Rohstoffe und Produktionsmittel da sind und die Arbeiter und Arbeiterinnen stellen dann eigentlich erst die Waren her. Sie bekommen aber eben nicht einen Anteil an diesem tatsächlich gesellschaftlichen Reichtum, den sie produzieren, sondern eben nur den Lohn für ihre Arbeitszeit. Beziehungsweise eigentlich ist der Lohn eigentlich nur ein Kostenfaktor in der Rechnung des Kapitals und spricht im Endeffekt nur eben diesen Lebenshaltungskosten, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, dass eben die Arbeiter und Arbeiterinnen gesund und pünktlich am Arbeitsplatz stehen. Zudem sind es eigentlich die Arbeiter und Arbeiterinnen, die den tatsächlichen Wert herstellen. Und das ist eben ein Gebrauchswert, der wird aber im Kapitalismus eben auf den Tauschwert reduziert. Das heißt, das Kapital interessiert sich nicht für die Nützlichkeit der Dinge, sondern eigentlich nur darum, dass sie verwertbar sind, dass sie verkauft werden können, dass Gewinne erzielt werden können. Und auch hier eben setzt dann eben die politische Analyse an Jolis ein. Und er sagt eben, das Kapital würde diesen Widerspruch zwischen formell und materiell überhaupt nicht aushalten. Und braucht genau hier den Staat. Denn die Arbeiter und Arbeiterinnen würden sich natürlich gegen diese Ausbeutung wehren, weil sie auch erkennen, dass sie nur auf den Tauschwert reduziert werden und eben nur in diese Kostenrechnung eingehen und dass es nicht um sie als Individuum geht. Und würde es den Staat nicht geben, dann würden sie auch gegen dieses Kapitalverhältnis vorgehen. Doch dort setzt eben dann der Staat ein und unterdrückt die Menschen und garantiert die reibungslose Akkumulation. Denn sonst würde es eben zu einer Auflehnung der Arbeiter und Arbeiterinnen geben, gegen die Unterwerfung in das Tauschverhältnis, was man dann klassisch-marxistisch auch als Klassenkampf bezeichnet. Wobei auch da, wenn wir darauf eingehen, dass Andrew auf jeden Fall nochmal einen anderen Begriff davon hat, als den orthodoxen Klassenkampfbegriff. Hier noch ein Zitat: Dem Kapital ist der Staat das Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen und gleichzeitig der notwendige Organisator des äußeren Rahmens für die Verwirklichung solcher Interessen. Dem Arbeiter erweist sich der Staat tagtäglich als Instrument seiner Unterdrückung, zugleich aber auch als Mittel seiner Existenz, die politische Seite der Entfremdung. Also nochmal zusammengefasst, der Tausch ist eben nur formell ein Tausch, materiell ist es Ausbeutung, weil die Arbeit und Arbeitsmittel die eigentlichen Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums sind. Sie würden sich eigentlich wehren gegen diese Ausbeutung, aber der Staat springt hier eben ein und unterdrückt sie. Das heißt, die zwei Punkte, die ich eben hier spezifisch ausarbeiten wollte, sind, wo eben für Anjoli das Politische ist, ist einmal, dass der Staat die ganze sozialpolitische Seite organisiert, weil das Kapital das eben nicht kann und gleichzeitig unterdrückt er die Menschen, damit sie eben weiter verwertbar sind und dass sozusagen die Ausbeutung reibungslos verlaufen kann. Und damit übergebe ich an Paul. Genau. Ich würde jetzt oder direkt daran anknüpfen, quasi warum Anjoli die Reproduktion in den Vordergrund drückt, den Staat eben als Gesamtorganisator und Gesellschaftsplaner bezeichnet oder darstellt. Und dazu würde ich erstmal auf das eingehen, was Anjoli als das Kapital, quasi als Vermittlungskategorie bezeichnet. Das heißt, Anjoli rückt die Reproduktion in den Mittelpunkt seiner Staatstheorie. Und um das verstehen zu können, müssen wir uns etwas ausführlicher auf das Verhältnis von Einzelkapital zur Kategorie des Gesamtkapitals eingehen. Das heißt, das Gesamtkapital ist für Anjoli eine Vermittlungskategorie, die sich so nirgends finden lässt. Also denn das Kapital zerfällt bei genauerem Hinsehen immer in eine Ansammlung von Einzelkapitalen. Also das heißt, sind dann auch konkrete Unternehmen. Ohne den Staat ist das Kapital überhaupt nicht denkbar. Die Einzelkapitale akkumulieren in erster Linie. Und ob die Art und Weise, wie sie das tun, für das Kapitalverhältnis förderlich oder gar destruktiv ist, das ist ihnen gleich. Sie kümmern sich um ihren eigenen Profit und nicht um den allgemeinen Zustand der Ökonomie. Verhalten sich jetzt die Einzelkapitale in einer Art und Weise, die für das Kapitalverhältnis als Ganzes dysfunktional wird, ist der Staat gefragt. Er vermittelt dann zwischen Einzelkapital und schränkt diese, sofern es sein muss, im Interesse des Gesamtkapitals ein. Das Interesse des Gesamtkapitals ist dabei immer das Interesse der Verwertung. Also man sieht dann, dass man ohne den Staat das Kapital gar nicht denken kann. Das heißt, der Staat muss all das, oder das nicht existieren kann. So. Der Staat muss all das übernehmen, was die Einzelkapitale nicht selbst erledigen können. Und das ist nicht gerade wenig. Man könnte sagen, dass die ganze Akkumuliererei die Kapitalisten ganz schnell einnimmt. Den Einzelkapitalen ist es daher auch nicht möglich, allgemeine Reproduktionsbedingungen herzustellen oder zu erhalten. Und das muss dann der Staat übernehmen. Genau. Als nächstes würde ich so ein bisschen auf das eingehen, was Andrew die Einbruchsstellen nennt. Und unter diesem vielleicht recht eigentümlichen Begriff, also er bezeichnet es als die Einbruchsstelle in das Bewusstsein der Arbeiterinnen und Arbeiter. Vielleicht so damit meint er die Vorstellung, dass der Staat doch die Interessen der Arbeitenden vertritt. Genau. Das heißt, indem der Staat die Einzelkapitale im Interesse der Kapitalverwertung einschränkt, kann es vorkommen, dass er die Interessen der Arbeiterklasse vertritt. Das klassische Beispiel wäre hier der 8-Stunden-Tag, wie Marx ihn auch beschrieben hat. Der 14-Stunden-Tag mag den Einzelkapitalen zwar recht gewesen sein, im Interesse des Gesamtkapitals war er sicherlich nicht. Die Belastung der Arbeiter war einfach zu hoch, die sich von der derartigen Schinderei kaum noch erholen konnten. Und daher war es auch notwendig für das Kapitalverhältnis, die absolute Ausbeutung abzuschaffen und den sogenannten normalen Arbeitstag einzuführen. Dieser normale Arbeitstag wurde vom Staat durch ein Gesetz herbeigeführt. Und genau, also es geht viel als in der Auseinandersetzung quasi mit der ersten Theorie, die ich geschildert habe, mit der Staatsmonopolkapitalismus-Theorie, auch um die Möglichkeit des Staates in die Ökonomie einzugreifen. Und Anjuli beschreibt, dass der Staat das eben macht, indem er die Reproduktion übernimmt. Genau. Das heißt, der Übergang zum 8-Stunden-Tag war nach Marx eine umgängliche Bedingung der Kapitalreproduktion. Und also es war eben wichtig, dass das Kapital endlich in die Kette der Regulation gelegt wurde. Und nach Anjuli trifft der Ausdruck staatlich geregelter Kapitalismus, also beschreibt das Phänomen eigentlich ganz gut. Er sagt, man sollte ihn allerdings dennoch nicht verwenden, weil er zu stark nach der Illusion der sozialen Marktwirtschaft oder der keynesianistischen Steuerungspolitik klingt. Genau, das heißt, der Staat kann für die arbeitende Klasse Partei ergreifen, solange dies der Kapitalverwertung nicht im Wege steht oder aber notwendig ist in Form eines Zugeständnisses, um die Arbeiten im Falle eines Aufruhrs zu beschwichtigen. Und der Staat erscheint dann als neutral. Das heißt, sowohl das Kapital als auch die Arbeiter können ohne den Staat nicht leben. Allerdings ist für das Kapital, wie bereits erwähnt, habe ich das Zitat schon vorgelesen, der Staat ist Instrument der Durchsetzung seiner Interessen. Für die Arbeiter hingegen ist er tagtäglich ein Instrument ihrer Unterdrückung. Genau. Das heißt, ein Teil des Problems ist, dass eben nicht die Arbeiter an sich vergesellschaftet werden, sondern nur ihre Arbeitskraft. Das heißt, sie werden in der Tat zu Arbeitskraftbehältern degradiert. Also es ist nicht nur eine Polemik. Was bedeutet, dass die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter nur als TrägerInnen von Arbeitskraft von Interesse sind. Das heißt, es geht nicht um das Individuum und das sieht man eigentlich ganz gut immer daran, in der Stigmatisierung, die Arbeitslose erfahren. Wenn sich der Staat für die Interessen der Arbeiterklasse einsetzt, dann tut er das nicht aus Milde oder erst recht nicht, weil er einen gegen das Kapital gerichteten sozialen Auftrag hat, also wie das irgendwie häufig auch behauptet wird. Er agiert vielmehr im Sinne der Kapitalakkumulation und des sozialen Friedens und das kann durchaus auch bedeuten, die Anliegen der Arbeitenden gegen ein Einzelkapital zu vertreten oder Zugeständnisse gegenüber den Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu machen, um den sozialen Frieden zu wahren. Genau. Und da dieses, also das Phänomen, was ich gerade beschrieben habe, da es in seiner eigentlichen Intention nicht verstanden wird, stellt es ein fatales Einfallstor in das Bewusstsein der Arbeitenden dar. Es scheint den Arbeitenden, als würde der Staat ihre Interessen vertreten, was er auch tut, allerdings nur in einem gewissen Grad und nur im Sinne der Verwertung. Und was der Staat jedoch nicht kann, ist das soziale Elend abschaffen. Der Staat ist, wie wir sehen, alles andere als neutral. Das heißt, er vertritt auch nicht irgendeine überhistorische Zivilgesellschaft, sondern die bürgerliche Gesellschaft. Und die bürgerliche Gesellschaft, das ist bekanntlich das schönere Wort für die kapitalistische Klassengesellschaft. Dann würde ich jetzt stärker nochmal auf den Aspekt der Reproduktion, also der unmittelbaren Reproduktion und der Reproduktion der gesamten Klasse fokussieren. der Staat ist der politische Ausdruck des Kapitalverhältnisses und demnach ist er auch ein Verhältnis und nichts im Kapitalverhältnis Äußerliches. Staat und Kapitalismus sind nur aus Gründen der analytischen Klarheit voneinander zu trennen, sind real ineinander verschlungen und können ohne einander überhaupt nicht existieren. Nach Anjuli kommen dem Staat zwei Aufgaben zu, die er im Auftrag des Kapitalverhältnisses übernehmen muss. Da das Kapital das nun mal nicht selbst kann. Und jetzt hier, das alle hat es vorhin nochmal gesagt, aber das ist für Anjuli oder für Anjulis Theorie ein zentraler Satz. Er geht immer davon aus, dass das Kapital die eigene Wirklichkeit nicht bewältigen kann und dafür eben auf den Staat angewiesen ist. Das heißt, der Staat ist Gesamtorganisator im Sinne der unmittelbaren Reproduktion des Kapitalverhältnisses und Gesellschaftsplaner, der die Aufgabe der Gesellschaftsplanung übernehmen muss. Und was das bedeutet, soll im Folgenden erläutert werden. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt nochmal auf den Aspekt der Gesamtorganisation. Als Gesamtorganisator übernimmt der Staat die unmittelbare Reproduktion. Die Reproduktion der Arbeitskraft ist nicht mit der individuellen Reproduktion der Arbeiterinnen und der Arbeiter zu verwechseln, also wie Arndt das vorhin geschildert hat. Denn, ich habe schon mal gesagt, aber man kann es immer wieder sagen, das konkrete Individuum könnte dem Kapital nicht egal sein. Das heißt, ihre individuelle Reproduktion müssen die Arbeitenden schon selbst übernehmen. Und für Anjuli ist jetzt die Reproduktion die zentrale Aufgabe, die der Staat übernehmen muss. Und das ist nicht sonderlich schwierig zu verstehen. Der Staat muss eben all das übernehmen, was das Kapitalverhältnis nicht selbst erledigen kann. Und da das Kapitalverhältnis, wie bereits ausgeführt, eine Vermittlungskategorie ist, die sich so nirgends finden lässt und die auch ohne den Staat gar nicht existieren kann, muss der Staat all das übernehmen, was die Einzelkapitale, das sind konkrete Unternehmen, nicht selbst erledigen können. Und das ist eben alles andere als ein Pappenstiel. Also da das Kapital in Wirklichkeit in Einzelkapital zerfällt, kann es allgemeine Produktionsbedingungen weder herstellen noch tragen sollen. Und exakt an dieser Stelle kommt der Staat ins Spiel. Deswegen ist der Staat für Anjuli der Gesamtorganisator, der reale Gesamtorganisator. Man kann sich das so vorstellen, der Staat baut Schulen und Straßen, stellt Bildungseinrichtungen auf, erlässt Gesetze zur Schulpflicht, die garantieren sollen, dass die Kinder auch schlau genug sind, um später Schaltpläne zu lesen oder Maschinen zu bedienen. Errichtet Krankenhäuser, um die Gesundheit der arbeitenden Bevölkerung zu garantieren, stellt Sozialarbeiter bereit, um auch für die Jugendlichen zu integrieren, etc. Das kann man so fortführen einfach. Aber immer sozusagen im Sinne der Verwertung. Das heißt, der Staat des Kapitals ist daher weder ein bloß repressiver Zusammenhang, wie das so historisch hauptsächlich von den Anarchisten beschrieben wurde, noch ein Instrument der Kapitalisten. Er übernimmt in erster Linie die Reproduktion. Und aus dieser Funktion erklärt sich die Notwendigkeit des Staates. Der Staat muss als Gesamtorganisator die gesellschaftliche Existenz der Arbeiter organisatorisch fassen und teilweise sogar ökonomisch tragen, will er die grundlegende objektive Bedingung der Kapitalakkumulation sichern. Genau. Und dann wäre der nächste Punkt quasi der Staat als Gesellschaftsplaner, der die Reproduktion der Gesamtklasse übernimmt. Also neben der unmittelbaren Reproduktion, die ich gerade geschildert habe, kommt dem Staat noch die Aufgabe der Gesellschaftsplanung zu. Und unter Gesellschaftsplanung verstehen wir eben die Reproduktion der Gesamtklasse und das ist ein Anjulis Begriff für die Klassengesellschaft als Ganzes. Das heißt, der Staat organisiert, das heißt, er erhält den Kapitalismus und bekämpft die Negation, jedenfalls bis in den Faschismus. Das heißt, der Staat ist keineswegs autonom, wie die Anhänger der Schamokap-Theorie das glauben. Er braucht allerdings eine gewisse Autonomie, um Einzelkapital im Interesse des Gesamtkapitals überhaupt einschränken zu können. Es ist ihm jedoch nicht möglich, seine Teilautonomie gegen das Kapitalverhältnis an sich zu wenden. Das hat Ali vorhin auch schon gesagt, also vor allem nicht dauerhaft. Anjuli drückt das so aus, er sagt, also auch Politikerinnen und Politiker können spinnen. Die Frage ist aber, wie lange man sie spinnen lässt. Der Staat muss die gesellschaftlichen Bedingungen überhaupt erst schaffen, unter denen die Ausbeutung der Arbeit möglich ist. Die Gebrauchswertproduktion ist schließlich nur Vorwand zur Mehrwertproduktion und die Waren können sich nun mal nicht selbst zum Markt tragen, beziehungsweise die Arbeiter haben ja vielleicht auch keine Lust, den faulen und zerschundenen Leib jeden Morgen aufs Neue zur Arbeit zu schleppen. Und hier ist der Staat als Gesellschaftsplaner gefragt. Indem der Staat zwischen konkreten Einzelkapital und dem abstrakten Gesamtkapital vermittelt, fasst er die untereinander konkurrierenden Kapitalisten erst zu einer politischen Klasse zusammen. Das heißt, die Reproduktion der Gesamtklasse beschreibt drei Prozesse, die sich parallel entfalten. Erstens die Zusammenfassung der Bourgeoisie zu einer Klasse, zweitens die Trennung der Arbeiterklasse und Bourgeoisie. Die Klassen entstehen zwar ökonomisch, sie müssen allerdings vom Staat politisch garantiert werden. Und drittens die Synthese der beiden Klassen zur Gesellschaft, da der Kapitalakkumulation immer in den Widerspruch ansonsten das Klassenverhältnis sprengen würde. Das heißt, wenn man das, was ich jetzt gesagt habe, wenn ich versuchen würde, das nochmal so ein bisschen in einem Satz zusammenzufassen, dann wäre das, der Staat muss die gesellschaftliche Existenz der Arbeiten organisatorisch fassen, um die grundlegenden objektiven Bedingungen der Kapitalakkumulation zu sichern. Genau. Und dann würde ich damit wieder mal übergehen. Genau. Wir werden jetzt beide gleich zu einem kurzen Abschluss zusammenfassen kommen. Davor war es uns noch wichtig, einen Punkt zu erwähnen. Jule schreibt nämlich an einer Stelle in dem Buch, und es wurde zum Anlass von Kritikern seiner Schrift genommen, dass der Staat eine eigene ökonomische Basis hat und dass das vor allem Staatsunternehmen wären. Und uns war es wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen, dass der Staat des Kapitals was völlig anderes ist als im Staatsunternehmen, dass damit sozusagen nicht so Missverständnisse entstehen. Wenn es da Interesse gibt, können wir es auch noch weiter ausführen, aber genau, weil das eben öfters mal kritisiert wurde, an ihm, was uns wichtig ist, in dem Zusammenhang nochmal zu erwähnen. Was wir jetzt zum Abschluss machen, ist, glaube ich, ein bisschen weniger eine Zusammenfassung, als nochmal auf den Punkt bringen, was wir jeweils spezifisch interessant finden an der Jodis Perspektive und warum wir das eben wichtig finden, wie er sozusagen seine Staatskritik formuliert. Paul kam gestern Abend auch zu mir zu Besuch und da haben wir auch nochmal festgestellt, dass dieses ganze Buch ganz schön komplex ist und das Problem bei Jodis ist auf jeden Fall, dass er kein systematischer Denker ist. Ich hatte im letzten Vortrag auch ein nettes Zitat dazu, wo er auch das völlig bestätigt und sagt, er geht nicht systematisch vor. Und das, was wir gerade dargestellt haben, war auch relativ schwierig, das eben so auch rauszuarbeiten aus dieser Schrift, weil er auch sehr viel springt. Und das, was er zum Beispiel auch noch, und worauf ich jetzt eingehen werde, in dem Buch drinnen hat, ist auch, wie es eine Möglichkeit der Überwindung dieses Verhältnis gibt, also sowohl eine Überwindung des Kapitalismus als auch des Staates. Und bevor ich zu dem Punkt komme, wie er sich das vorstellt, ist genau das aber auch das Interessante, was ich an ihm finde, dass er nämlich zwei Punkte macht. Einmal geht er negativ vor und hat einen ganz klaren Begriff von Negation, womit er eben meint, dass er eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen ansetzt. Das heißt, er geht nicht von irgendeiner Utopie oder sowas aus, sondern wirklich von einer Analyse des Bestehenden und von einer materiellen Basis und setzt dort an und will, wie ich eben einleitend gesagt habe, nicht eine neue Definition des Staates formulieren, sondern eben eine Kritik an der Politik und an den Verhältnissen, in denen wir leben. Gleichzeitig der eine Punkt, den ich gemacht habe, wo er das Tauschverhältnis kritisiert in dem Buch, finde ich auch ziemlich wichtig, weil das eben ein allgemeines Prinzip in unserer Gesellschaft ist, was sich durchsetzt und eben die Menschen nicht nach den Bedürfnissen leben können, sondern eben nur nach der Verwertung. Und dann schreibt eben Agnoli, im Staat des Kapitals, dass es einen Punkt gibt, in dem Negation und Tauschverhältnis aufeinanderstoßen und das ist eben der Kampf der Arbeit und Arbeiterin gegen den Staat. Und er stellt es dann eben so dar, und das finde ich eben wichtig an seiner Schrift, dass eben, wie wir schon gesagt haben, der Staat eben der Garant der Akkumulation ist, der Staat unterdrückt und die Fabrik beutet aus. Und das macht der Staat oder das, der Kapitalismus vor allem in dem, dass die Freiheit eingedämmt wird und Krisen werden verhindert. Denn wenn es eben keine Freiheit gibt, dann können die Menschen eben beliebig verwertet werden und wenn es nicht zu Krisen kommt, dann kommt auch die Akkumulation nicht ins Stocken. Und wenn sich eben jetzt die Arbeiter und Arbeiterinnen oder eben auch die Menschen gegen diese Verhältnisse, in denen wir leben, gegen diese gesellschaftlichen Situationen zur Wehr setzen, dann müssen sie eben sowohl gegen die Logik des Staates als auch gegen die Logik der Fabrik vorgehen. Das heißt, die Menschen müssen sich zwar politisch organisieren nach Agnoli, aber eben mit dem Ziel, die Kapitalstruktur und die Akkumulation zu stören, damit sie eben nicht reibungslos verläuft. Aber dann macht er eben wieder den Switch und sagt, darauf reagiert der Staat natürlich, wenn eben die Menschen sich organisieren und versuchen, die Kapitalverwertung zu stören. Und da tritt dann wieder der Staat als Garant der Akkumulation auf. Und deswegen muss es dann eben wieder einen Kampf gegen den Staat geben. Das heißt, wieder den Kampf von der Fabrik zurück auf die Straße führen. Da wird er eben interessanterweise sehr konkret und sagt, dass es dann eben darum geht, alle Bereiche, in denen diese Verwertungslogik gestört werden, aufzugreifen. Und er schreibt dann ganz konkret von Häuserbesetzung, Besetzung von Warenhäusern und Supermärkten, Forderungen nach Kindertagesstätten, Schulen, also nach sozialen Diensten jenseits der Warenqualität, von Nullpunktaktionen bis auf die auf eine schon hohe Stufe der Bewusstheit von den Konsumenten vorgenommene Festsetzung der Waren- und Güterpreise. Also alle Bereiche, in denen die Menschen tagtäglich zugerichtet und ausgebeutet werden, nimmt er hier in den Blick und immer dann, wenn sozusagen diese Verwertungslogik angegriffen wird. Gleichzeitig, auch wenn er diese Perspektive aufmacht und meiner Meinung nach auch diese Perspektive sehr interessant ist, dass er eben hier eine politische Organisierung anstrebt, die eben dann den Kapitalismus stört oder die Kapitalverwertung, also wie der Politik und Ökonomie zusammendenkt, bleibt er natürlich realistisch und sagt, auf diese Negation gibt es natürlich auch eine Reaktion des Systems. Das ist erstens die Repression, zweitens die Garantie der Akkumulation, was dann vor allem darin besteht, dass alle sozialen Kämpfe einverleibt werden, und eine Konstitutionalisierung als dritten Punkt, das heißt die konstruktive Einbeziehung dieser negativen Elemente der Menschen, die sich eben zur Wehr setzen. Und damit macht eben klar, es gibt die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, aber es gibt eben natürlich auch Schwierigkeiten, auf die wir stoßen, und das kennen wir natürlich aus der politischen Praxis. Zusammenfassend kommt es auch nochmal ein Zitat von ihm raus, und dann werde ich wieder an Paul übergeben, der dann den Abschluss macht. Die Repression oder genauer die institutionelle Strategie, die nicht nur in der Repression im engeren Sinne besteht, sondern auch in den Integrationsmechanismen, in den Massenmanipulationen, in den Überzeugungsversuchen, nimmt einen immer umfassenderen Charakter an und kann nicht mehr punktuell durch einzelne und vereinzelte Aktionen zurückgewiesen werden. Sie bezieht die gesellschaftliche Totalität ein. Sie geht von der Form Staat nicht nur als repressiven Apparat in Gestalt von Polizei, Gericht und Gefängnis aus, sondern von der Form Staat als Synthese der bürgerlichen Gesellschaft. Es handelt sich um eine Synthese im doppelten Sinn. Einerseits zwischen sich gegenüberstehenden Klassen, andererseits aber auch Synthese und Vermittlung innerhalb der bürgerlichen Klasse selbst, der auf dem Markt die eigene Vereinheitlichung nicht gelingen will. Genau, und damit übergebe ich an Paul. Okay, dann, was ich mir gedacht habe, was ich so am Ende machen will, ist eigentlich Anjulis Klassen- oder meine Zusammenfassung auf Anjulis Klassenkampfbegriff zuzuspitzen, weil der doch recht eigentümlich ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Besonderheit von Anjuli, dass er manchmal so traditionellere Begriffe nimmt und die einfach mit einem etwas abgewandelten oder auch anderen Inhalt füllt. Genau, also unter Klassenkampf versteht Johannes Anjuli die Absage an das Tauschverhältnis in den Arbeitskämpfen, in der Produktion oder auch als Gewollte des Gebrauchswerts gegen den Tauschwert im Bereich der Reproduktion. Und deswegen ist so die Frage genau, inwieweit das mit so einem traditionellen Klassenkampfbegriff zusammengeht. Anjuli schreibt, die Umwerfung aller Verhältnisse konkretisiert sich also in der Erhebung des Gebrauchswerts gegen den Tauschwert. Und ich glaube, die Sache mit den Arbeitskämpfen, das kennen alle, das gestaltet sich recht klassisch. Das heißt, das formale Tauschverhältnis Arbeitskraft gegen Lohn entpuppt sich auf den zweiten Blick als ein Ausbeutungsverhältnis, und den Arbeiterinnen wird der Mehrwert vorenthalten, ein nicht unerheblicher Teil der von ihnen geleisteten Arbeit wird nicht entlohnt. Das heißt, kämpfen die Arbeiten gegen ihre Ausbeutung, befinden wir uns quasi mitten im Klassenkampf. Die Arbeiter sperren sich gegen die Verwertung ihrer Arbeitskraft, sei es, weil sie mehr Lohn wollen oder weil sie die Fabrik hassen. Und genau, also das wäre so der klassische Teil. Besonders wichtig scheint mir aber auch hier zu sein, dass man sich klar macht, dass das Kapitalverhältnis eben ein System abstrakter Herrschaft ist. Das heißt, das Geld hat schließlich keinen Herrn, die Bourgeoisie keinen König, wie Marx das beschreibt. Die Arbeiten sind daher auch keine Sklaven, sondern damit freie Lohnarbeiter, die eben ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überhaupt überleben zu können. Das bedeutet, dass am Kapitalverhältnis, das ist wichtig, nicht die Kapitalisten schuld sind. Sie mögen ein besonderes Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber leider haben das die Arbeiterinnen und Arbeiter entgegen so der linken Hoffnung, vielleicht, wenn wir es genau nehmen, das häufig auch. Das heißt, im Klassenkampf, wenn man einen Begriff festhalten will und wenn man ihn so versteht wie Johannes Anjuli, wird gegen das Kapitalverhältnis gekämpft und nicht gegen einzelne Kapitalisten. Also nicht, dass die das Problem sind in dem Sinne. Das heißt, man könnte sagen, wie es früher hieß, das Einzelkapital hat vielleicht Namen und Adresse, also heutzutage wäre es irgendwie realistischer eine Postbox. Das Kapitalverhältnis hat das ganz sicher nicht. Also man kann das nirgendwo finden direkt. Das heißt, mit einem Verhältnis bezeichnet man schließlich das, was zwischen den Menschen ist. Und nach Juli kann das Kapitalfeld, wie bereits angedeutet ist, nicht nur in der Produktion bekämpft werden, sondern auch im Leben außerhalb der Fabrik. Und das ist ein Aspekt, den ich besonders spannend fand und hier auch deswegen stark machen will, also im Bereich der Reproduktion. Das heißt, für Anjuli kämpft auch, wer kostenlose Kita-Plätze einfordert oder kontrafaktisch behauptet, dass Bildung keine Ware ist oder dass der öffentliche Nahverkehr umsonst sein sollte, gegen das Kapitalverhältnis. Ob er das weiß oder nicht, ist Anjuli dabei erstmal egal. Ich sage erstmal, weil es ihm schon darum geht, dass er schon diese Hoffnung hegt, dass sich in den Kämpfen, in den sozialen Auseinandersetzungen, dann dabei ein gewisses Bewusstsein herausbildet. Also jetzt wäre vielleicht so gerade aktuell irgendwie, ich habe gesagt, den öffentlichen Nahverkehr blockieren, das wäre jetzt so Extinction Rebellion oder so, die das ja zurzeit irgendwie häufiger machen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein. Das heißt, die Konflikte aus dem Reproduktionsbereich und Arbeitskämpfen müssen sich, um fruchtbar sein zu können, miteinander verbinden. Das heißt, der Kampf muss aus der Produktion in die Städte getragen werden und aus den Städten in die Produktion. Und was die beiden Kämpfe verbindet, ist so an Juli die Absage der Zweckbestimmtheit des Kapitalismus. Das heißt, es ist eine Tatsache, dass Brot nicht gebacken wird, damit niemand verhungert und Ziegel nicht gebrannt werden, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, sondern einzig allein, um Kapital zu akkumulieren. Gegen ein solches Gesellschaftssystem wird sowohl in der Produktion als auch im Bereich der Reproduktion gekämpft und es gilt, beide Kämpfe zu verbinden. Also ich lese diesen Abschnitt in dem Text, also im Staat des Kapitals, auch so ein bisschen als eine Art programmatorischen Text. Also dass er auch diese Hoffnung hat, also diese Verbindung noch mal ein bisschen voranzutreiben. Das heißt, man könnte sagen, Anjuli erweitert den Begriff des Klassenkampfs, oder wenn man einen engeren Begriff davon hat, dann würde man sagen, er sprengt ihn. Sein Begriff des Klassenkampfs kennt jedenfalls kein revolutionäres Subjekt. Also das war mal relativ zentral für seine Theorie. Also es geht nicht um so einen objektiven oder um so einen Stand, also es ist keine Sache, die sich aus dem Standpunkt, dem objektiven Standpunkt des Kapitalfeldes entwickelt. Das heißt, revolutionär ist von Louis, der gegen die Verwertung kämpft. Genau, und ich halte es also auch für sinnvoll, sich von diesem Mythos des revolutionären Subjekts zu verabschieden. Ich denke, dass wir auch anerkennen müssen, dass man heute nicht mehr einfach so von Klasse reden kann, wie man es früher konnte. Vor allem aus dem Grund, dass es kein oder kaum Klassenbewusstsein gibt. Zumindest nicht im engeren Sinne. Und dennoch muss man den Klassengedanken die Treue halten. Darf unter keinen Umständen der Idee aufsitzen, wir würden in einer klassenlosen Gesellschaft leben. Das ist tatsächlich Ideologie. Oder hätten irgendwie das Ende der Geschichte erreicht. Das heißt, den Kommunismus sollten wir daher auch nicht als historische Mission der Arbeiterklasse begreifen, sondern als die vielleicht einzig realistische Chance, das Elend abzuschaffen, so unwahrscheinlich das auch sein mag. Das heißt, für Anjuli geht der Klassenkampf zwar aus der Produktionsweise hervor, er scheitert jedoch regelmäßig am Staat und nicht an der Übermacht des Kapitals. Also das wäre auch nochmal so eine Absage an die Staatsabwertungsdebatte. Wie Anjuli schreibt, war die Fiat 1969 am Ende, der Staat war es noch lange nicht. Das heißt, der Staat bekämpft die Negation nicht nur durch Repression, sondern doch auch durch Integration. Er versucht ständig, den Konflikt in die Konstitutionalität, die Logik der Kapitalverwertung zu drängen und die Gesellschaft somit in einen Zustand der Regierbarkeit zu halten. Konflikte, die im Rahmen der Konstitutionalität ausgetragen werden, können für das Kapitalverhältnis nicht mehr wirklich gefährlich werden. Und daher denke ich, ist es auch sinnvoll, sich vor der Parlamentarisierung der Linken zu hüten. Man könnte sagen, sie stellt den Anfang vom Ende dar. Der sogenannte Klassenkampf im Parlament ist für Anjuli Sache der Sozialdemokraten und nicht der Kommunistinnen. Und was aus der Sozialdemokratie geworden ist, das sieht man ja. Und es handelt sich dabei jetzt auch nicht irgendwie um so ein Versagen Einzelner oder von einer Clique, sondern das Versagen der Sozialdemokratie ist in der Logik des Staats bereits angelegt. Genau. Die umfassende Emanzipation, könnte man sagen, ist nicht im Interesse des Staates, die Kapitalverwertung schon. Es kann meiner Meinung nach daher am Ende eines Vortrags zum Staat des Kapitals nur darum gehen, vor der Parlamentarisierung der Linken zu warnen. Das Parlament ist ein wirkungsvolles Instrument der sozialen Befriedung und gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Faschisten erneut ins Parlament drängen und daher selbst auch Anarchistinnen zu den Wahlen rennen, ich sage es notwendig, darauf hinzuweisen, dass sich im Parlament zwar das Bestehende verteidigen lässt, es jedoch nicht überschritten werden kann. Das heißt, es ist nicht so, dass es nichts Schlimmeres als das Bestehende gibt. Das ist auch zu Recht häufig gesagt worden in den letzten Jahren. Allerdings würde ich sagen, ist das Bestehende deswegen auch nicht sonderlich prickelnd. Und das gerät immer so ein bisschen aus dem Blick. Das heißt, die Verteidigung ist notwendig konservativ und man befindet sich in so einer Art Rückwärtsgang und historisch hat das meist auch nicht so gut funktioniert mit den Rückwärtsgängen. Das heißt, wie bereits ausgeführt wurde, kann der Staat zwar für Ruhe und Ordnung sorgen, er kann Kindergeld auszahlen, Straßen bauen, nur zur umfassenden Emanzipation taugt er nicht. Er ist schließlich der Staat des Kapitals. Da der Staat seine eigene materielle Grundlage nicht abschaffen kann, muss die Emanzipation gegen ihn durchgesetzt werden. Und wer auf Wahlen setzt, befindet sich bereits in der Logik des Staates. Er beteiligt sich an der Verstaatung der Linken und ich würde auch sagen, dass das ständige Gerede über die Verfassung ein Problem darstellt. Also für Marx war das noch recht klar, als er geschrieben hat, also ich, das ist ein Zitat, wir haben es nie verheimlicht, unser Boden ist nicht der Rechtsboden, es ist der revolutionäre Boden. Und jetzt quasi wieder von mir, deswegen denke ich, also um es zu denken oder ergänzt kann mal zu sagen, man sollte sich auch nicht allzu große Hoffnungen machen, dass der Souverän seinerseits permanent an der Rechtsstaatlichkeit festhalten wird. Und nach einem Juli geht es darum, die autonome Bewegung, die 68 entstanden ist, weiterzuentwickeln und weiterzutreiben. Jetzt hier vielleicht nochmal ein längeres Zitat von einem Juli, ein bisschen längeres. Und das hat wirklich alles nichts mit den Problemen der Verfassung zu tun. Wir sollten uns auf die Diskussion über die Verfassungstreue gar nicht einlassen, denn was hier zur Diskussion steht, ist letztendlich über alle Unterdrückung im Universitätsbereich, über alle Zurücknahme der Grundrechte hinaus, nicht etwa die Verfassung, sondern die kapitalistische Produktionsweise. Also so Anjuli. Das heißt, der Kampf um Befreiung von Anjuli, der Klassenkampf, wer das nennt, muss außerinstitutionell autonom, sowohl in der Fabrik als auch in der Stadt und immer gegen Staat und Kapital geführt werden. Also Anjuli plädiert auch stark gegen so eine Form der Arbeitsteilung. Das heißt, wir können es schlicht nicht leisten, historische Fehler zu wiederholen und auf Parteien und Gewerkschaften bauen. Das führt zur Verstaatung des sozialen Protests und ganz sicherlich zur Befreiung der Menschheit. Das heißt, es geht heute darum, Alternativen zum gescheiterten Kommunismus zu finden. Und das bedeutet auch, würde ich sagen, sich dem Scheitern der kommunistischen Bewegung in vollem Ausmaß zu stellen. Genau. Also das ist so eine Sache, die ich heute sagen würde, dass so revolutionäre Ansätze man häufig bei so Neoliberalisten findet und der Rest der radikalen Linken häufig in so eine Art kritisch aufgepeppte Sozialdemokratie verfällt. Das heißt, vom qualitativen Sprung, vom Umsturz und von der Abschaffung der gesamten Scheiße, wie man in der Regel selbst in linken Kreisen nicht mehr so viel wissen. Ich würde aber sagen, dass der Linksradikalismus nicht die Kinderkrankheit der Revolution ist, wie Ihnen das behauptet, sondern ihre einzige Hoffnung. Die zentrale Frage bleibt, wie wir auf dem Boden der Herrschaft die Freiheit errichten, ohne ein neues System der Herrschaft zu etablieren. Und ich denke, dass Anjuli mit seiner Kritik der Politik auf genau diese Frage eine Antwort gibt. Genau. Das war's von uns erstmal. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen.